1 Live Infos. Mit Andi Schmidt um 18 Uhr. Neues Erdbeben in Mexiko, neue Antitouristendemo auf Mallorca und das Wetter bis zum Schluss oft noch Sonne. Naturkatastrophe. In Mexiko hat es schon wieder ein schweres Erdbeben gegeben, dieses Mal aber im Süden des Landes. Menschen dort sind aus Angst auf die Straßen gelaufen. Nach ersten Meldungen sind in der betroffenen Region mehrere Häuser eingestürzt. Erst vor 4 Tagen hatte es weiter nördlich bei Mexiko-Stadt ein schweres Erdbeben gegeben. Dabei sind mindestens 300 Menschen ums Leben gekommen. Antitouristenproteste. Auf Mallorca geht gerade eine große Demo von Bewohnern der Insel los. Mehrere Verbände hatten dazu aufgerufen, um gegen die vielen Touristen zu protestieren. Sie stört vor allem, dass Straßen und Strände auf der Insel ständig überfüllt sind und auch, dass die Mieten so stark gestiegen sind. Mallorca rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 12 Millionen Touristen. Germanwings-Katastrophe. Der Streit um den Absturz wird in NRW verhandelt, und zwar am Landgericht Essen. Der Anwalt von fast 200 Angehörigen hat gesagt, dass er die Klagen dort eingereicht hat. Die Angehörigen wollen von Germanwings Mutterkonzern Lufthansa Schmerzensgeld. Vor 2,5 Jahren hatte der Copilot das Flugzeug absichtlich gegen einen Felsen gesteuert. 150 Menschen starben. Schalke-Niederlage. In der Fußball-Bundesliga hat der FC gegen Hoffenheim mit 0:2 verloren. Damit rutscht Schalke auf den 7. Tabellenplatz. Vom Spiel berichtet Julia Metzner. Den Anfang machte der 19-jährige Dennis Geiger in der 13. Minute. Erstes Bundesliga-Tor für Geiger. Danach zog sich Hoffenheim total zurück. Schalke bestimmte dieses Spiel, aber Schalke blieb torlos. Und in der 3. Minute der Nachspielzeit, als Schalke alles nach vorne warf, da traf Lukas Rupp dann noch das leere Tor zum 2:0 Endstand für Hoffenheim. Die weiteren Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga: Leipzig-Frankfurt 2:1, Mainz gewinnt gegen die Hertha mit 1:0 und keine Tore gab es bei Stuttgart-Augsburg und bei Bremen gegen Freiburg. Gleich in einer halben Stunde spielen dann noch Dortmund und Gladbach gegeneinander. 1 Live. Sektorwetter. Auch am Abend gibt es noch im Rheinland, Ruhrgebiet und Münsterland Sonne. Richtung Osten auch Wolken und Regen mit kurzen Gewittern, 13 bis 17 Grad noch. Morgen dann oft Wolken, manchmal auch Sonne. In Bielefeld bis 15 Grad. Hamm kommt auf 16, Hattingen auf 17, Monheim und Hennef schaffen dann 18 Grad. Montag Sonne und Wolken im Wechsel und bis 20 Grad. Stauschau. Die A1 Köln Richtung Dortmund, die ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerter wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Da gibt es eine Umleitung über die A45 und die A2. Dann die A40 Essen Richtung Dortmund, zwischen Kreuz Dortmund West und Anschluss B1 1 Kilometer Stau. A2 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort, zwischen Essen-Altenessen und Kreuz-Essen-Nord hier auch 1 Kilometer plus 10 Minuten. A45 Hagen Richtung Dortmund, zwischen Kreuz Castrop-Rauxel-Ost und Kreuz Dortmund-Nordwest, Unfall 2 Kilometer stockend. Und noch die B236 Schwerte Richtung Lünen, zwischen Schwerte-Ärgste und Schwerte 3 Kilometer Stau, hier plus 20 Minuten. Eins live. Gold. Sorry Leute, ich muss noch mal ganz kurz hier die Requisiten für diese Show bereitstellen. Haben wir alles. Also wir haben Martini-Gläser, check. Ja, für DJ Jax Jones, der liebt Martini. Was er sonst zum Feiern braucht, das klären wir hier in 10 Minuten. So, dann haben wir die Kunstblumen, check. Die kann sich Harry Styles ans Hemd stecken. Warum der gerade im Hippie-Fieber ist, klären wir später. Und ja, hier ist auch das neongrüne Haarfärbemittel, check. Sektor, ich habe nämlich im Gefühl, es gibt hier in der Show Oktoberfestival-Tickets zu gewinnen für eine ganz besondere Künstlerin mit einem Faible für eben hier neongrünes Haar. Hier ist 1 Live Gold, eure Promi-Show. Ich bin Freddy Schürheck. Hallo alle. I need you right now. Jason Derulo, 1 Live, 1 Live. If I'm Lucky, 9 in 1 live um 10 nach 6. Also Leute, wenn ein Song schon mit dem Wort Wein anfängt, dann ist die Partystimmung nicht mehr weit. Wine to the left, split to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Jax Jones, der DJ hinter diesem Song, ist momentan ständig auf irgendwelchen Partys im Sektor, in Detmold, Münster, Bottrop. Also er ist da in Form von seiner Musik. Er selbst hängt gerade gerne zum Feiern auf Ibiza ab. Und da haben wir den DJ neulich für euch getroffen und haben mit ihm den 1Live Gold Party Check gemacht. Was braucht er denn abends zum Feiern für Musik? Depends where I'm at. Es kommt tatsächlich darauf an, wo ich hingehe. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, stehe ich eher auf Hip-Hop. Aktuell zum Beispiel Miguel mit Skywalker. Der Song ist echt gut. Wenn ich abends im Club bin, würde ich natürlich meine eigene Single You Don't Know Me als Warm-Up spielen. I'd probably play You Don't Know Me by me. Gut, You Don't Know Me by him spielen wir gleich hier in 1 Live. Jax Jones selbst meint, bevor er als DJ so richtig durchgestartet ist und eben als Star in die Clubs reingekommen ist, da ist er als normaler Gast oft an der Tür gescheitert. Yeah, all the time. Ach, ich bin früher echt ständig irgendwo nicht reingekommen. Ich glaube, ich sah einfach nicht gut genug aus. Damit habe ich schon immer ein Problem. Für alle von euch, die sich jetzt gerade denken, okay, wie sieht der Typ denn bitte aus? Also, ich finde, der hat einen sehr coolen Style, trägt immer Cappy, sexy Drei-Tage-Bart, kurze braune Haare, dazu so ein Blick, so unschuldig wie ein Einhorn-Baby, der perfekte Mann. Aber ich glaube nicht, dass sein Look das Problem an der Clubtür war, ehrlich gesagt. Ich glaube, vielleicht hatte er einfach immer die falschen Accessoires dabei. Zum Beispiel so Thermoskannen voll mit seinem Lieblingsdrink. Was ist das nochmal? Espresso Martini. Espresso Martini, habe ich ehrlich gesagt noch nie getrunken. Falls ihr schon, schickt mir doch mal gerne einen Erfahrungsbericht per SMS an die 88001. Hier ist jetzt Jax Jones, You Don't Know Me. Nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. So don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Just know that on camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. You don't know me. Burn it down. Hier ist 1LIVE Gold für euch, eure Promi-Show. Seit dieser Woche ganz groß im Internet der erste Trailer zur Neuverfilmung von Lara Croft. Ja, Anfang der 2000er gab es ja schon die Lara Croft-Filme mit Angelina Jolie. Jetzt der neue Film ist mit Alicia Vikander. Das ist auch eine Oscar-Preisträgerin wie die Jolie. Die hat zum Beispiel schon mitgespielt in Danish Girl oder auch bei Jason Bourne. Und sie ist die Alicia, wie ich in einem Artikel gelesen habe, wohlgeformt. Wohlgeformt. Ja, auch das ist wichtig für die Tomb Raider-Filme und natürlich auch für die Filmplakate. Falls ihr diesen Trailer bisher verpasst habt, keine Sorge, ich habe ihn hier nochmal für euch in der einzig wahren Version. Lange haben sie daran gearbeitet. Das muss ja alles 1000%ig sein, ey. Jetzt ist sie so gut wie da. Die Neuverfilmung von Tomb Raider. Oh. In der Hauptrolle Alicia Vikander als Lara Croft. Ist das nicht schön? Ihr Vater ist verschwunden. Das gibt's ja nicht. Lara ist verzweifelt. Oh. Sie macht sich mit ihrem Team zusammen auf die Suche nach einer gefährlichen Insel. Und das Abenteuer beginnt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig jetzt aufgeregt. Mein Herz springt gleich aus meinem Brustkorb raus. Das ist abnormal. Stell dich nicht so an! Werden sie ihr Ziel erreichen? Wir haben es. Mensch, wir haben sie gefunden. Tomb Raider. Ab 15. März in den Sektorkinos. Schon der Trailer hat die Menschen begeistert. Wir haben sich an der Fußsohle Haare gestellt, wo eigentlich gar keine sind. Ich finde das Bombe. Ein tollen Schuh. Für mich war es nur ein Riesenspaß. Mit Freddy Schürheck. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you. You don't like, but you still wanna keep 'em. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. Cheerleader, she is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She Live und exklusiv erleben. Hallihallo, hier ist Materia. Hi, it's Omar. Ey, yo, Sektor. Hier bin ich, Crow. Hallo, wir sind die Beatsteaks. Hallo. Ey, wir sind Kraftklub. Dann ruft an, wenn sie es sagen. Und gewinnt. 1 Live. Oktober. Oktoberfestival. Die größten Stars in einer exklusiven Festivalwoche. Tickets täglich in 1 Live und auf 1live.de. Oktoberfestival, nur in 1 Live. Check es aus. Ja! 1 Live. Stauschau. Um 6:30 die A1 Köln Richtung Dortmund. Die ist zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Ihr könnt umfahren über die A45 und die A2. Dann A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Essen-Altenessen und Kreuz-Essen-Nord 1 Kilometer. A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Castrop-Rauxel Ost und Kreuz Dortmund Nordwest. Unfall 2 Kilometer Stau. Und noch die B236 Schwerte Richtung Lünen zwischen Schwerte-Ärgste und Schwerte 3 Kilometer stockend, macht plus 20 Minuten. Eins live. Gold. Ich bin Freddy Schürheck. Wir haben ja eben hier von Star-DJ Jax Jones gehört, was sein Lieblingsdrink ist an so einem schönen Samstagabend. Espresso Martini. Ja, Espresso Martini hatte ich noch nie von gehört, ihr aber scheinbar schon. Ich habe eine SMS bekommen an die 88001. Hey Freddy, Espresso Martini ist der beste Cocktail, den es gibt. Er besteht aus Kaffee, Kaffeelikör und Wodka. Leider wird er in Deutschland nicht angeboten. So, und Sophie aus Wuppertal hat auch noch geschrieben, sie meint, mit Espresso Martini haben mein Chef und ich uns mal sonntagmittags in London betrunken. Gute Erinnerung und bestes Getränk. Ja, Sophie, scheinbar wirklich bestes Getränk. Ich meine, wenn man sich danach noch gut an alles erinnert. Hier in 1 Live für euch jetzt Calvin Harris, Katy Perry und Pharrell. You love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Catch fish.

Hi, Heather. Mom. Yeah? I'm in Montreal. Geil. Mama, ich bin in Montreal. Ich hoffe, Katy Perry hat einen sehr guten Handyvertrag, weil das mit dem Anrufen erwarte ich jetzt in jeder Stadt von ihr. Auch wenn sie nächsten Mai im Sektor ist, da ist sie ja in Köln zum Konzert, präsentiert von 1Live. Ich will den Anruf, Katy. Wir hatten diese Woche ja noch einen anderen fetten Tourstart, ne Lili? Yo, Harry Styles und seine Fans natürlich alle Woo-Girls. I was so excited tonight. Also Harry super aufgeregt bei seinem Tour-Kickoff in San Francisco. Seine Fans haben teilweise schon 2 Tage vorher vor der Konzerthalle gecampt, wurden dafür aber von Harry ordentlich belohnt. Der hat Tracks von One Direction gesungen, einen Song von Ariana Grande gecovert und zum großen Finale, da gab es dann noch seinen Hit Sign of the Times und alle haben mitgesungen. Das Einzige, was echt fragwürdig war, war Harrys Outfit. Zweiteiler in 70er-Jahres-Stil mit Blümchen-Schlaghose und Blümchen-Jackett. Sah wirklich aus wie die alte Couch von Oma. Komm, Lilly, vielleicht ist sein Flug, ist auf dem Flug irgendwie, weißt du, sein Koffer verloren gegangen. Das kann mal passieren. Und die Oma hatte nur noch sowas im Schrank, was sie ihm leihen konnte. Also, komm, Harry, vielleicht kann er für das schlimme Outfit gar nichts dafür. Wer weiß. Love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. Gold für euch, eure Promi-Show um 6:45. Also eigentlich, da waren die beiden hier. Die waren so wie Ketchup und Mayo. Die waren so wie Sektor und Fußball. Oder wie High Heel und Blasenpflaster. Ey, die gehören eigentlich zusammen. Für immer. Macklemore und Ryan Lewis. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking. So, zusammen sind die beiden mega erfolgreich geworden, einfach Weltstars. Aber Macklemore ist jetzt ja schon ein paar Monate alleine unterwegs. Jetzt hat er sogar ein ganzes Solo-Album draußen, seit gestern, Gemini heißt das. Warum er jetzt allein unterwegs ist, das haben wir ihn mal im 1Live-Interview gefragt. Und er meinte... We were actually touring Europe last year and, also wir waren letztes Jahr auf Europa-Tour und da haben wir dann entschieden, dass wir echt mal eine kleine Pause einlegen. Ich meine, wir haben die letzten 10 Jahre zusammengearbeitet, im Prinzip jeden Tag. Und wir dachten, das wäre jetzt eine gute Zeit, um jedem von uns mal so ein bisschen Raum zu geben. Wir haben uns aber auf jeden Fall vorgenommen, zusammen ein drittes Album zu machen. Ja, bevor es das dritte Album gibt, wird es jetzt aber erstmal ordentlich auf dem Solo-Album abgefeiert. Da gibt es tatsächlich auf diesem Album ganz, ganz viel Verschiedenes von Macklemore zu hören. Also es gibt Songs zum Abgehen, wo man irgendwie tanzend auf dem WG-Couchtisch mit Chipstüte rumhüpft bei einer Party. Es gibt aber auch Songs, wo man eher auf der Couch liegt und traurig Chips futtert, während man dran denkt, wie schön es war, damals auf dem Couchtisch rumzuhüpfen. Ein Song ist zusammen mit Kesha. Die Nummer ist auch tatsächlich eher ruhig und so zum an alte Zeiten denken. Und die Nummer gibt's jetzt hier in 1Live für euch. Ganz neu. Macklemore featuring Kesha. Good Old Days. I wish somebody would have told me, babe. Someday these will be the good old days. All the love you forget. Now these reckless nights you regret. I was thinking about the band, I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12-passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older, couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. I wish somebody would have told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days.

Erik, ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben noch ein bisschen was da. Erik aus Erkelenz hat eine E-Mail geschickt über 1live.de. Er meint, hallo Freddy, ich will unbedingt zum Kraftclub-Konzert beim 1live Oktoberfestival. Gibt es dafür noch Tickets? Ja, Erik, einfach weiterhin 1live hören und sobald Kraftclub oder Alma oder Crow oder die Beatsex oder Materia euch aufrufen, anzurufen, dann einfach anrufen. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love has scared me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touched me last, I can feel the burn my skin it acts. But the return of your beloved hands, hey. I lost control. A battle by you to show. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your world. You're too strong, but I gotta trust your flow, cause babe, I'm in your water bowl, but I've lost control, and baby, it's a relief to know, I got you keeping me afloat, when I'm in your water bowl. I'm in your water bowl, I'm in your water bowl, I'm in your water bowl, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. Infos. Mit Andi Schmidt um 19 Uhr. Parteien beenden Bundestagswahlkampf. Häuser stürzen in Mexiko ein. Und das Wetter, die Nacht ist trocken. Wahlkampfendspurt. Die Spitzenkandidaten der Parteien haben heute nochmal Eigenwerbung gemacht. Einen Tag vor der Bundestagswahl morgen. SPD-Kandidat Schulz hat in Aachen gesprochen. Ich kämpfe für unsere Überzeugungen, für unsere Prinzipien, für unsere Werte und ich kämpfe für euch. die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes dafür, dass es in Deutschland gerechter zugeht. FDP-Chef Lindner war in Düsseldorf. Er hat da nochmal versprochen, die Schulen digitaler zu machen. Wir haben Schulen, die, wenn man sie besucht, den Eindruck erweckten, als seien Sammelstellen für Elektroschrott. Außerdem war die Grünen-Kandidatin Göring-Eckardt in Bielefeld, linken Kandidat Bartsch war in Rostock und Kanzlerin Merkel in ihrem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Naturkatastrophe. In Mexiko sind durch ein neues schweres Erdbeben wieder Häuser eingestürzt. Das Beben war nur 4 Tage nach einem schweren Erdstoß in der Nähe von Mexiko-Stadt. Außerdem wurde die betroffene Region schon vor 2 Wochen von einem Erdbeben getroffen. Ob es Opfer gibt, das ist noch unklar. Bei dem Beben am Dienstag kamen in Mexiko mindestens 300 Menschen ums Leben. Atomtestverdacht. Ein Erdbeben in Nordkorea hat in den Nachbarländern für Aufregung gesorgt. Chinesische Forscher hatten erst vermutet, dass es durch eine Explosion ausgelöst wurde. Das Beben war in der Nähe einer Atomtestanlage in Nordkorea. Südkorea geht inzwischen davon aus, dass das Erdbeben eine natürliche Ursache hatte. Nordkorea wird wegen seines Atomprogramms international heftig kritisiert. Abendspiel. In der Fußball-Bundesliga spielen seit gut 30 Minuten Dortmund und Gladbach gegeneinander und es steht 1-0 für Dortmund. Davor hat schon Schalke in Hoffenheim gespielt und 0-2 verloren. Trainer Domenico Tedesco ist aber nicht schlimm enttäuscht. Aus jedem Spiel ziehst du gewisse Eigenschaften, die du besser machen musst. Und heute ist es vielleicht das Spiel dann im letzten Drittel. Also wir werden das Spiel analysieren und es war ja nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht. Die anderen Ergebnisse: Leipzig-Frankfurt 2-1, Bremen, Freiburg 0-0, auch 0-0, Stuttgart-Augsburg und Mainz schlägt Berlin 1-0. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken, es gibt ein paar harmlose Wolken, dazu 11 bis 7 Grad. Morgen dann mehr Wolken, etwas Sonne, manchmal auch Nebel und stellenweise auch Regen. In Gütersloh, Plettenberg dann bis 16 Grad, Dorsten und Monheim kommen auf 19 und in Krefeld maximal 20 Grad. Der Montag wird ähnlich. Stauschau. Die A1 Köln Richtung Dortmund, die bleibt weiter gesperrt zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte noch bis Montagmorgen wegen Bauarbeiten. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Essen-Altenessen und Kreuz-Essen-Nord 1 Kilometer Stau. A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Castrop-Rauxel-Ost und Kreuz Dortmund-Nordwest. Unfall 2 Kilometer Stau. Und dann noch die B236 Schwerte Richtung Lünen zwischen Schwerte-Ärgste und Schwerte 3 Kilometer Stocken. Macht hier plus 20 Minuten. Eins live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Eben haben wir hier ja noch in der Show über die neuen Shows von Katie, ich fliege auf einem Stern durch die Halle, Perry und Harry, ich trage Blümchenschlaghose, Styles gesprochen. Und hier Robin Schulz, also der bügelt wahrscheinlich auch gerade schon seine Sonnenbrille und poliert die schwarzen T-Shirts. Im Oktober geht Robin Schulz auf fette Arena-Tour, er kommt natürlich auch in den Sektor. Am 20. Oktober spielt er für euch in der Arena in Oberhausen. Hier ist er jetzt mit David Guetta und Shed a Light. Are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark when it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing. No, ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. If you love me, say something. Hi, it's Omar, and I'm gonna play an unforgettable gig at 1 Live October Festival in Nelf. Jetzt anrufen und exklusive Tickets gewinnen. 0800 5678 111. 1 Live. Was du für immer sein wirst, nicht für immer sein wirst, nicht. Also Leute, ich will euch jetzt wirklich keinen Druck machen, ne? Aber wenn ihr bei diesem Konzert dabei sein solltet, dann müsst ihr alles geben. Also klatschen, bis ihr irgendwie die künstlichen Fingernägel nicht mehr findet, weil sie schon längst am Boden liegen. Dann müsst ihr tanzen, bis die Sneaker rot an der Hacke werden. Also no pressure, ne? Eins live. Oktoberfestival. Wir schicken euch zu einem exklusiven 1 Live Oktoberfestival Konzert von Alma. Mega Newcomerin aus Finnland, war schon mit diesem Hit hier mit Felix Jehn zusammen für eine 1 Live Krone nominiert. Bonfire. Momentan, da spielt Alma Konzerte in ganz Europa, auch in Deutschland. It sounds crazy, but every gig that we've done so far has been great. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber jeder einzelne Gig bisher war fantastisch. Und gerade die Gigs hier in Deutschland sind die besten. Wie die Fans abgehen und rumspringen, echt toll. Also Leute, wenn ich euch am 2. Oktober nach Neuss schicke zum Konzert, dann müsst ihr genauso abgehen, wie Alma das bisher gewöhnt ist. Da spielt sie eben in Neuss das exklusive Konzert im Globtheater. 400 von euch können dabei sein. Das wird eine ganz intime Geschichte, aber trotzdem ordentlich klatschen und tanzen. Tickets gibt's nur zu gewinnen. Klingelt jetzt durch. 0800 5678 111. Ich gebe euch noch so 6-7 Minuten Zeit und dann rufe ich zurück. 0800 5678 111. We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now. A wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, oh maybe, I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now. Right now, I could really use a wish right now. to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Also gegen Kater trinkt sie ja Wasser mit Salz und Zucker. Oh, die Alma. Na, das können wir uns ja schon mal merken für den Tag nach ihrem Oktoberfestival-Konzert. 1 Live. Oktoberfestival. Alma, die Frau mit den neongrünen Haaren. Genau die hat euch ja eben hier in 1 Live aufgerufen, anzurufen, damit ihr Tickets gewinnen könnt für ihr exklusives Konzert in Neuss. Und ganz, ganz viele von euch haben angerufen und wollen die Tickets. Ich habe jetzt hier auf Leitung 1 Lars aus Mönchengladbach. Hallo Lars. Hallihallo, hi. Und auf Leitung 2 habe ich Johanna aus Duisburg. Hallo Johanna. Hi, Freddy. Lars, wie findest du denn Almas Antikater-Tipp mit diesem Wasser mit Salz und Zucker? Würdest du probieren? Das mache ich genauso, sonst auch immer. Jetzt ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, für mich ist das so eine Irr-Idee. Na, Johanna, wie sieht's denn bei dir aus? Warum würdest du gern zum Alma-Konzert? Oh, ich würde die Tickets so gerne für meine Schwester und mich gewinnen. Die hat nämlich diese Woche ihre Weisheitszähne rausbekommen und liegt jetzt seit ein paar Tagen zu Hause. Und ich wollte sie so, so gerne damit überraschen und ihr eine Freude machen. Und ich habe natürlich auch riesig Lust. Okay, passt auf. Ihr beiden seid mir jetzt schon sehr sympathisch. Deswegen drücke ich jetzt euch beiden die Daumen. Einer von euch beiden kann aber nur zu Alma. Wer, das entscheidet jetzt unser Zufallsgenerator. Also Leute, bitte einmal kurz merken. Lars, du bist auf Leitung 1. Leitung 2 gehört dir, Johanna, okay? Jo, alles klar. Dann gucken wir mal, was der Generator jetzt entscheidet. Oh Gott. Leitung 2. Johanna, das ist deine. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann es ja nicht glauben. Johanna, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Denk an das Salzwasser nach dem Feiern dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Probiere ich aus. Und Lars, du sei nicht traurig. Wir haben noch ganz viele Tickets, die wir in den nächsten Tagen raushauen. Auch für die Beatsteaks, Crow, Kraftklub, Materia. Da ist bestimmt noch was für dich dabei, okay? Ja, ich probiere es weiter. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Tausend Dank. 2 a.m. fading in the dark, like floating in the ocean. People need the poison. 3 a.m. you just touched my hand. You made me lose my focus. Almost didn't know that. And I better know what to do. Who's gonna be the first song to move? I wanna get closer to you. In between the voices. 5 a.m. there is something more. I caught the look you gave me. Phases growing hazy. I find you.

wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forward, but he keeps pulling me backwards. No way, no way, no. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I've never loved, I've never loved. Woman, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him. To kick him out again. Free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. New Rules in 1Live Gold, eurer Promi-Show. Also, dass man Ryan Gosling und Ryan Reynolds verwechselt, das kann jedem mal passieren. Aber das hier jetzt ist also irgendwie... Nee. Also, Leute, ordnen wir noch mal ganz kurz. Ryan Gosling ist der Megastar aus La La Land oder Drive, der Typ, mit dem alle Mädels gerne zusammen wären. Dieser Typ hat jetzt einen neuen Film draußen. Blade Runner, die Neuauflage, startet bald in den Sektorkinos. So, und mit im Film ist Star Wars Star Harrison Ford dabei. Und bei einer Pressekonferenz diese Woche in Berlin wurde es dann richtig peinlich, weil Harrison Ford hatte Ryans Namen, also irgendwie vergessen. I immediately imagined, what's his name? Ryan. It's Ryan. Jeez, I thought it was Brian all this. Ja, da war die Namensmacht scheinbar nicht ganz so mit ihm, mit Harrison Ford. Er dachte wirklich immer, Ryan heißt Brian. I really wanted to work with Brian, Ryan. Just as Ryan. Brian, ja. Mann, Mann, ey. Die Namen von mega fetten Hollywood-Stars nicht kennen, das ist schon wirklich peinlich. Der neue Blade Runner-Film startet Anfang Oktober in den Sektorkinos mit Ryan Ford und Harrison Gosling. Wake me up.